Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Boing, da sind wir. Grüß Gott. Wir reden über Trägheit und auf der anderen Seite des Internets. Das Zeilenende. Boah, sowas von keinem Bock. Können wir uns zu Beginn dieser Podcast-Folge darauf einigen, dass wir beide den Gedanken hatten, dass wir sagen, Trägheit, oh nee, lass mal die Folge sein. Ja. Und wir einfach aus reiner Vernunft diese Folge trotz allem jetzt aufnehmen, weil der Witz einfach zu altbacken und zu offensichtlich wäre. Ich wollte jetzt noch aus total innovativen Gründen vorschlagen, dass wir einfach nicht die Folge nicht machen, sondern uns eine halbe Stunde anschweigen und vielleicht irgendwie auf der Videospur ein paar hübsche Katzenvideos liefern. Videopodcast. Ich glaube, das wird so ein Trend. Ja, ihr habt ja einen Mehrwert, wenn ihr das live seht. Kommt auf unseren YouTube-Channel. Nee, das nicht unbedingt. Aber also Live-Podcasts bieten wir ja durchaus an. Also ihr müsst uns nur bei euch hosten. Und der Aushilfs-CD braucht eine Übernachtungsmöglichkeit, wenn es im Raum Stuttgart ist. Ja, das Zeilenende braucht eine Übernachtungsmöglichkeit, wenn es im Raum Leipzig ist. Und wenn es sonst wo ist, dann brauchen wir beide eine Übernachtungsmöglichkeit. Aber wir bieten Live-Podcasts an. Ja, Couch-Podcast, die Couch-Tour. Ja, doch, durchaus. Das können wir immer noch anbieten. Nö, also wir müssen das Format mal wieder erwähnen. Also offenbar ist dieses mit Anfassen und Sehen irgendwie jetzt so in. Ja. Ja, wir reden über Trägheit. Ja. Kannst du kurz die Definition von Trägheit vorlesen? Also einfach googeln und vorlesen. Das tue ich doch gerne. Ich war zu träge, um mich vorzubereiten. Deshalb gebe ich jetzt hier live mal bei Google Trägheit ein. Und Google sagt, in der Physik ist Trägheit, auch Beharrungsvermögen, das Bestreben von physikalischen Körpern, in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine äußeren Kräfte auf sie einwirken. Eine solche Bewegung wird Trägheitsbewegung genannt. Das einfachste Beispiel einer Trägheitsbewegung ist die CDU. Steht da. Ja, schön. Okay. Ach ja, Beharrungsvermögen. Wie geht dir das so, wenn du in deiner festen Bahn um dich kreist? Hast du dann Bock, daraus auszubrechen? Ja, die Frage ist ja, dieses um mich kreisen ist ja schon eine gewisse Bewegung. Verharren auf der Couch würde ja beispielsweise Beharrungsvermögen auf der Couch würde ja quasi nicht irgendwie um sich kreisen bedeuten. Naja, also physikalisch gesehen kreist du ja trotzdem. Ja, aber ohne mein Zutun quasi. Ja gut, aber wenn du Auto fährst, dann ist das ja auch ohne dein Zutun. Na, da drückst du ja wenigstens das Gaspedal. Okay, wenn ich Bahn fahre. Da steigst du aber irgendwann auch aus, sonst ist Endhaltestelle und dann sitzt du irgendwie, keine Ahnung, in Heumaden oder so, da willst du nicht hin. Ja, aber wenn ich da oder in Duisburg-Rheinhausen. Ich glaube, in Botnang gibt es, glaube ich, einen Abstellbahnhof. Ja. Man muss übrigens dazu sagen, Mülheim an der Ruhr beispielsweise ist kein Endbahnhof. Obwohl es tatsächlich ein Ort ist, wo man einfach auch nicht hin möchte. Ja, also außer für Hannelore Krafter war es ein Endbahnhof. Mülheim an der Ruhr? Ja. Die ist von dort? Die ist aus Mülheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und niemand weiß, wo sie hingegangen ist. Also wahrscheinlich nach Hause, Kartoffelsuppe kochen. Naja, siehst du mal. Also. Trägheit. Ja, das war das moderne Wort Faulheit. Naja, also so ganz so einfach kann man sich's damit ja nicht machen, weil wenn man beim richtigen Wikipedia-Artikel dann landet, kommt man ja bei der Arcadia an. Und dann kann man da lesen, dass der Katechismus der katholischen Kirche die Arcadia mit geistiger Trägheit gleichsetzt und sie mit dem vergleicht, was heute als Depression bezeichnet wird. Ja, das Wort Schwermut ist ja der eigentliche Begriff, der da noch so mit schwingt. Okay. Depression würde ich jetzt mal rauslassen, ist tatsächlich, glaube ich, ein Krankheitsbild einfach. Nicht von mir, katholische Kirche. Ich weiß, diese komische Fischersekte da. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, die katholische Kirche war aber schon vor 1500 Jahren sehr neoliberal, ne? Also dem Menschen selber die Schuld an der eigenen Depression zu geben, dass man nur nicht genug leistet, das ist ja schon sehr Chicago-Schule. Weißt du, was Schwermut ist? Schwermut, das ist die Schwester von Almut. Nee, Schwermut ist die generelle Hoffnungs- und Interessenslosigkeit. Das klingt nach Depression. Ich finde das so krass. Wenn du wirklich mal die Trägheit als das nimmst, was es ist, ja, und mal über die Faulheit hinausgehst, die es nämlich tatsächlich ist, kommst du immer noch auf Schwermut in der Geschichte und dann hast du nämlich genau diese Depression. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, wir brauchen Depression nicht als Begriff nehmen, weil der ist dann doch noch als Krankheitsbild mit drin. Schwermut reicht da allein schon. Also wir sprechen ja auf jeden Fall über geistige Trägheit in dem Fall, nicht zwangsläufig körperliche Trägheit. Und weißt du was mit Faulheit und Trägheit auch noch einhergeht? Konservativismus. Prokrastination. Mein Spezialthema. Ich hätte da was vorbereitet für, wenn ich mich nicht abgelenkt hätte. Aufschieberitis. Ganz schlimme Krankheit. Ganz schlimme Krankheit. Ach ja, ich habe im Zuge dazu ein bisschen was auch gelesen gehabt und stieß da auf einen Herrn Postel. Gerd? Da hab ich mir auch nur gedacht, Gerd, bist du's? Also was gibt er sich denn heute aus? Ich war da nur zu faul, in den Literaturverzeichnissen nachzuschauen, ob wirklich Gerd Postel gemeint ist. Aber wenn du Postel irgendwo liest als Zitat, irgendwie zuckt man noch, oder? Ja, es ist echt schon... Also man vertraut der Quelle gleich viel weniger, als wenn ChatGPT dran steht. Ja. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Naja, hatten wir das nicht schon ein paar Mal in diesem Podcast? Ja. Dass du den Leuten das Essen wegnehmen wolltest? Ich habe übrigens mal nachgeschaut, wo es her ist. Oh. Es ist nämlich gar nicht von den Sozialdemokraten. Die haben es nur zitiert. Es ist von Thessalonicher. Gesundheit. Der zweite Thessalonicher 3,10 LU. Ah, also Bibel, sag das doch. Ja, aus der Bibel, genau. Also du musst hier nicht klug scheißen und mit irgendwelchen Seitenzahlen angeben. Es reicht, wenn du Bibel sagst. Ja, Bibel, zweiter Thessalonicher. Also. Ja, Thessaloniki-Teller, das ist der mit Leber, Gyros und zwei Bifteki. Ah, okay, cool. Ja, Leber ist ein gutes Stichwort. Man muss ja manche Sachen auch auf Herz und Nieren prüfen. Okay. Und wie hältst du es nun mit der Trägheit? Ist Trägheit tatsächlich eine Todsünde im Sinne von von hey, du musst die ganze Zeit voll unter Strom sein oder ist Erschöpfung und kontrollierte Selbstkontrolle in Entspannung dann doch wiederum erlaubt. Naja, also ich glaube, es ist ja grundsätzlich mal scheiße für dich, wenn du irgendwie schwermütig bist. Und wenn man mal das mit den, wenn man sich mal darauf einlässt, dass Todsünde etwas ist, was man nicht haben sollte und wo man was gegen tun sollte, auch wenn es unverschuldet übereinkommt, statt sich dem Ganzen zu ergeben, dann ist es ja tatsächlich mal sogar ein bisschen human, wenn man die Leute dabei unterstützt, aus ihrer Trägheit und Dingsigkeit rauszukommen. Ansonsten würde ich bin zu sehr Selbstoptimierer, um zu sagen, Trägheit ist in Ordnung. Ja, die Frage an der Stelle ist ja immer, wohin optimieren, in welchem Rahmen optimieren und mit welcher Grenze halt auch. Also du kannst ja viel optimieren, aber ohne Grenzen. Immer spielen, ausprobieren, was geht. Dann gäbe es aber ein Podcast-Format, das wesentlich mehr Folgen hätte. Wir haben jetzt über 350 Folgen und wir haben schon so viele unterschiedliche Content-Formate ausprobiert, dass das meinem Anti-Trägheitsprogramm schon ganz gut tut. Ich rede von ethisch fragwürdig. Naja, das ist ja, das prokrastiniere ich ja gerade. Das, wenn du da ja der Selbstoptimierer wärst, würdest du ja quasi mit jeder Folge versuchen, das so weit zu optimieren und zu tweaken, dass die nächste Folge einfach 10.000 Hörer mehr hätte als die davor. Vielleicht habe ich das schon getan. Vielleicht habe ich das Format so weit optimiert, dass ich sage, dass jede nicht veröffentlichte Folge besser ist als alles das, was ich veröffentliche. Besser nicht veröffentlichen als falsch veröffentlichen. Ja, weißt du, Richard David Precht könnte sich auch mal ein Beispiel an mir nehmen. Statt in jedes Mikrofon reinzulabern, dass man ihm unter die Mähne hält, vielleicht auch mal gar nichts sagen. Es gibt Philosophen, die haben irgendwann eingesehen, dass das mit dem Reden nicht mehr so gut ist und haben das einfach eingestellt. Ich glaube, es war Heraklit, aber das überlasse ich klügeren Philosophen, das nachzuschauen in der Philosophiegeschichte, wer es war. Okay. Ja. Ich habe noch eine weitere Dimension von Trägheit im Hinterkopf. Okay. Ja, dann mach mal. Ich habe ansonsten auch noch Anzeichen für Trägheit, die wollte ich mit dir dann auch noch diskutieren. Das fand ich spannend. Ach so, ja, dann hau raus. Also pass auf. Genau, ich habe nämlich ein bisschen Wikipedia-Artikel gelesen. Das ist nämlich interessant. Also diese Trägheit, das ist offenbar die Untugend, die Menschen am meisten beschäftigt hat. Irgendwie, weil sie auch nicht so ganz fassen konnte. Und da sind dann typische Anzeichen der Trägheit, was ich fand, Ablenkung und Zerstreuung. Dass man zur Arcadia, zur Trägheit eigentlich gehört, der charakteristische Drang nicht nur nach Abwechslung, sondern nach speziell menschlicher Gesellschaft. Das heißt, wer träge ist, drückt sich zwar vor der Arbeit, aber indem er viel schwätzt. Oder in der Kneipe sitzt. Ja. Aber nicht traurig in der Ecke, sondern eher so als Unterhalter am Tresen. Das heißt, eigentlich sind Comedians heutzutage geschwätzige, faule Säcke, die einfach nur Samstagabends und Freitagabends und Donnerstagabends und Mittwochabends und Co. irgendwie in irgendwelchen Bars rumlungern, irgendwelche Witze erzählen. Ja. Aber ansonsten das Leben im Müßiggang und Faulheit. Ja. Was eigentlich sogar ganz interessant ist, weil viele Comedians ja irgendwie psychisch einen an der Klatsche haben. Und das wird das auch glatt erklären. Ja, und viele davon dann nach und nach jetzt auch in die Depression rennen. Richtig. Yay. Macht richtig Spaß, der Job. Sehr schön. Genau. Okay, weiter. Die Furcht vor körperlichen Erkrankungen. Das fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Okay. Aber. Also der Hypochonder ist quasi ein träger Mensch. Nee, der Hypochonder behauptet ja, dass er krank ist. Es ist mehr so phobisch vor Krankheiten. Krankophob. Okay, Krankophob. Die Mitmenschen werden für das eigene Unglück verantwortlich gemacht. Oder wie ich es nenne, das AfD-Wähler-Syndrom. Okay. Typischer Fall von Trägheit, weil man dann geistig träge ist und sich nicht mit den Zusammenhängen der Welt offenbar auseinandersetzt, sondern lieber einfach andere schuldig macht. An der Stelle hast du genau die Dimension schon genannt, auf die ich raus wollte. Dann nehmen wir die Brücke kurz. Es gibt ja die körperliche Trägheit, also die Faulheit und den Schwermut, der quasi die Hoffnungslosigkeit hat. Aber es gibt ja auch die geistige Trägheit, also die Faulheit zu denken. Ja. Denkfaulheit. Ja. Ist das auch eine Todsünde? Ja, also so wie ich Trägheit verstanden habe, dann ist das sogar die Hauptdimension. Gar nicht die körperliche Trägheit, gar nicht so das, sondern tatsächlich das geistig träge zu sein. Dieses, und zwar, also ich würde sogar sagen, wenn man das mit einem gewissen Aufwand betreibt, nämlich dass man dann auch absichtlich störrisch ist und die Welt verleugnet, dann ist man so richtig träge. Dann hat man sich so in seiner kleinen, selbst zusammengebauten Welt zusammengezimmert, dass man sich weigert, also aktiv weigert, überhaupt nur weiter als bis zu seiner Nasenspitze zu denken. Ja. Im Grunde ist ja quasi, also wir haben ja von Kindesbeinen an gelernt, dass Lesen total wichtig und schlau ist und sich quasi fortzubilden und mit anderen Welten zu beschäftigen und all das ist tatsächlich ja, auch das, was dann quasi, also Lesen als Müßiggang ist ja eigentlich eher was man als Faulheit bezeichnen würde, weil du ja liest. Aber dadurch, dass du etwas liest, was eigentlich schlau ist und wo du dich quasi mit der Welt auseinandersetzt, ja, ist ja eigentlich was Gutes. Eben. Also ja, Man tut der Kirche ja ein bisschen Unrecht. Also Müßiggang an und für sich lehnen die ja gar nicht ab. Muss ja nur in den richtigen Bahnen geschehen. Aber am siebten Tag hat Gott auch ordentlich einen durchgezogen. Sag das mal nicht dem Friedrich. Der fällt sowieso unter... Warte, ich lese es nochmal vor. Die Mitmenschen werden für das eigene unglücklich verantwortlich gemacht. Gut, also geistige Trägheit ist tatsächlich etwas, wo ich im Vorfeld auch drüber nachgedacht habe, so, ja, die Faulheit, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun, wäre ja jetzt etwas, wo man beispielsweise auch, keine Ahnung, Sokrates an Karren fahren könnte oder Platon oder Seneca oder Diogenes. Also diese ganzen Leute, die eigentlich nur irgendwie in der Sonne chillten und sich schlaue Gedanken machten. Die würde man ja in ihrem dahin vegetieren und einfach nur nachdenken ja als Faulheit bezeichnen. Ja, Diogenes auf jeden Fall. Das ist der Kollege mit der Tonne, der sich nicht gewaschen hat. Genau, und irgendwann seinen Becher weggeworfen hat, weil er bei einem Kind gesehen hat, man kann auch mit den Handflächen Wasser aus dem Fluss schöpfen. Ja. Ja. Das war ein sehr kluger Mensch. Ja, er wollte ja nur das haben, was er dringend benötigt. Aber die sind ja genau, also gemäß dieser Definition sind die ja überhaupt nicht träge, sondern die hinterfragen ja ständig ihre Lebenswelt. Brauche ich den Becher eigentlich wirklich? Ist ja eine Frage, wo man sich mit sich und der Welt beschäftigt. Ja, aber da muss ich jetzt mal einhaken. Die Grünen? Ja. Sind ja so das Feindbild der AfD. Unter anderem, ja. Und die AfD fragt sich jeden Tag, brauchen wir die Grünen wirklich? Ja. Ja, das heißt, auf Deutsch, der AfD-Wähler, der zu Hause sitzt oder in der Kneipe sitzt und da geschwätzig sich Gedanken darüber macht, ob man die Grünen wirklich braucht, der ist doch jetzt aber eigentlich auch ein moderner Philosoph. Nein. Ich meine, er macht sich jeden Tag die gleichen Gedanken und kommt immer zum gleichen Ergebnis, was natürlich sehr traurig ist, aber ja. Ja, aber er macht Robert Habeck ja für sein eigenes Unglück verantwortlich. Okay, aber er macht sich Gedanken. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Naja, und er geht ja in die Telegram-Gruppe und schaut danach, was neu ist. Das heißt auf Deutsch, er ist sogar recherchemäßig unterwegs. Und er bringt das, was in der Telegram-Gruppe steht, auch 1:1 in der Kneipe rüber. Das heißt auf Deutsch, er ist doch eigentlich quasi sogar so träge gar nicht, weil er ist ja Sprachrohr der Telegram-Gruppe. Aber Ablenkung und Zerstreuung, der charakteristische Drang nicht nur allgemein nach Abwechslung, sondern speziell nach menschlicher Gesellschaft. Ja, aber jetzt pass auf. Wenn du so einen Typen nimmst und in der Kneipe mal zuhörst, dann wirst du merken, wenn du den beispielsweise nach seinem Pile of Shame fragst, dann hat er gar keinen. Doch. Nee, der hat ja keinen. Also der hat keinen Steam-Account, der hat keine Playstation, der hat seine Telegram-Gruppe und er hat seine. Also der ist ja voll fokussiert eigentlich auf sein Feindbild. Ja, aber er hat Mein Kampf trotzdem wahrscheinlich nicht gelesen. Liegt also noch auf dem Pile of Shame. Ja, ob er das auch nicht gelesen haben sollte, weiß ich nicht. Ja, oder die Memoiren von Rudolf Hess oder was auch immer man heutzutage unter modernen Nazis noch liest. Keine Ahnung, das neue Wagenknecht-Buch. Okay. Man muss ja mal fragen. Aber ich glaube, der Unterschied ist doch, also das Feindbild der Grünen ist ja das Feindbild, weil die plötzlich in deren Wahrnehmung neu sind und kein 40 Jahre altes Phänomen. Oh Gott, da gibt's doch so einen schönen psychologischen Begriff für Reaktanz. Genau. Oh, ja, du hast mich dahin geleitet. Wenn so plötzlich so was Neues in der Welt aufpoppt und das deinen eigenen Wertekompass durcheinander schmeißt, dann kannst du dich entweder damit auseinandersetzen und überlegen, na, haben die recht? Inwieweit haben die recht? Oder du kannst einfach sagen, nö, die sind doof, die essen Körner und die mag ich nicht. Okay. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Aber kam von der AfD jemals ein gehaltvollerer Beitrag als die sind doof, die essen Körner und die tragen selbstgestrickte Westen? Ich sehe schon ganz viele Podcast-Folgen. Die Elite liest das AfD-Parteiprogramm. Ach du Scheiße. okay, aber vorher machen wir um einfach rauszufinden, ob da irgendwelche Ideen drin sind. Aber ja, vorher gibt's eine neue Folge Ethisch fragwürdig. Das Zeilenende sucht einen guten Psychotherapeuten. Ja, ich sehe da ergiebige Folgen. Ja, ich glaube ernsthaft, das ist als Satireformat ultra ergiebig. Liebe Freunde, wenn ihr wollt, dass wir in einer mehrteiligen Reihe uns das AfD-Parteiprogramm vornehmen und auf seinen weltverändernden progressiven Gehalt hin abklopfen, bitte eine E-Mail an ichbineinstückscheiße@dieelite.org. Danke. Ich glaube, auf Nutzbarkeit muss man es nicht abklopfen, eher so auf Satiregehalt. Du erinnerst dich, wir hatten es doch letztens davon, dass Politik eigentlich in der Zwischenzeit so menschenverachtend ist, dass sie eigentlich fast nur noch Realsatire sein kann. Ja, also Politik war schon immer menschenverachtend. Schau dir Friedrich Merz an. Okay. Apropos Friedrich Merz, was noch dazu gehört, sind vorgetäuschte Tugendwerke. Also ein oftmals karitativer Aktivismus, um den inneren Stillstand und die eigene Leere zu verbergen, sagt hier Wikipedia. Hat mich so ein bisschen an diese ganzen Startup-Evangelisten erinnert, die innerlich hohl sind und gar keine Mission haben, aber so tun, als ob sie die Welt retten wollen. Genau, und es gibt dann immer noch diese Menschen, die danach noch zum Treffen der anonymen Gescheiterten gehen. Unter Leitung von Sascha Lobo. Scheitern als Chance. Echt? Ist Lobo auch so ein Typ, der gegründet hat und gescheitert ist? Naja, also Sascha Lobo ist auf jeden Fall gescheitert. Ich dachte immer, der Prophet der Gründer und Scheiterer ist Christian Lindner. Das hast du jetzt gesagt. Und die hübsche kleine Anekdote aus Christian Lindners Biografie darfst du gerne hier zum Besten geben. Es muss nicht immer ich sein, der auf ihn draufhaut. Nein, ihr dürft es gerne alle selber nachschlagen. Es gibt ja auch noch diesen wie heißt dieser Löwe aus der Löwenrunde da? Nicht der Menschenverachter, nicht der Typ, der Gutscheine vertickt, sondern der Dritte im Bunde. Ich schaue das Format nicht, weil das insgesamt menschenverachtend ist. Es gibt diesen Rentnerschubser, dann gibt's diesen komischen Gutscheinhändler, dann gibt es die Dame mit dem eigenen Shopping-Kanal und dann gibt es ja noch irgendwie diesen Investorentyp. Und dieser komische Investorentyp, da gibt's ja auch so die ein oder andere Idee, die bei ihm so richtig in den Sand gesetzt wurde, woran er allerdings dann nicht so den Schaden hatte als alle anderen irgendwie scheinbar. Ja. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, ich gucke kein Fernsehen und ich weiß auch sehr genau, warum. Also mit anderen Worten, die Trägheit ist quasi, obwohl man erstmal annimmt, dass es Faulheit ist, eigentlich Kapitalismus als Todsünde. Quasi. Denkfaulheit, yeah. Also, dass Kapitalismus Denkfaulheit ist, nur fürs Protokoll, das hast du zur Abwechslung mal wieder gesagt. Nur falls man mir wieder unterstellt, dass ich alles anzünden will. Ja, bei mir wird's ja nicht angezündet. Na. Bei mir wird's ja einfach nur reformiert und verbullerbüht. Ich verbullerbüht dich gleich. So, was ist denn eigentlich in einer durchkapitalisierten Welt das Gegenteil von Faulheit? Das Gegenteil von Faulheit in einer Kapitalismus ist das Gegenteil von Faulheit. Effizienz und Effektivität. Nimm das wieder weg. Und alleine da merkt man ja schon eigentlich, diese ganzen Startups sind in der Regel meistens nicht sehr effizient und effektiv. Das ist sowieso der größte Witz überhaupt, ne? Ja, jahrhundertelang nicht profitabel, aber großartig darin, Spenden zu sammeln. Also heutzutage, wenn ich den World Wildlife Fund for Nature gründen wollte, ich würde den als Startup tarnen. Okay, gehen wir mal ganz kurz in deinen Büroalltag. In meinen oder in deinen? Ja, in deinen. Und schauen doch einfach mal, wenn etwas wichtig und dringend ist, was für ein Schlagwort würdest du dem Ganzen geben? Links oben. Notwendigkeit. Wenn etwas wichtig, aber nicht dringend ist. Entweder rechts oben oder links unten, je nachdem, wie man die Matrix anlegt. Rechts oben, es ist Effektivität. Ja. Wenn etwas nicht wichtig ist, aber dringend. Das ist immer das, was ich an die Kollegen abdrücke, das ist links unten. Das heißt, du bist der Arsch, der die Ablenkung macht. Ich bin tatsächlich der einzige Arsch bei uns in der Firma, glaube ich, der mit der Eisenhower-Matrix und nach dem Pareto-Prinzip arbeitet, ja. Ja, unnötige Unterbrechungen, unnötige Bürokratieberichte, unnötige Meetings, triviale und drängende Probleme anderer. Mhm. Und was ist, wenn es nicht wichtig ist und nicht dringend? Das ist die Ablage P. Das ist die Ressourcenverschwendung. Oh, das ist sehr schön. Da fällt die Geschäftsleitung drunter, unter anderem. Ja, jetzt ist nur die Frage, ist Trägheit eigentlich ein Problem als Todsünde heutzutage oder eigentlich ein Potenzial, weil du es ja einfach nur mobilisieren musst? Also können wir uns darauf einigen, dass der typische AfD-Wähler träge ist? Ja, wenn du ihn als denkfaul bezeichnest, ja. Dann würde ich auch sagen, dass er ein Problem ist. Okay, und ist er ein Potenzial? Weil mobilisiert kriegst du ihn ja trotz allem irgendwie. Und da ist eben genau die berühmte Frage. 20% Mobilisierung, also 20% der Vollidioten mobilisieren. Na, weißt du, eigentlich würde ich die ja tatsächlich gerne mobilisieren, weil also ne, so auf Social Media kriegst du ja, wenn du für ein bunteres Land kämpfst, gerne an den Kopf geworfen, dass du ja auch auswandern könntest. Irgendwo anders hin, bitte aus dem Land raus. Ne, wenn du das toll findest, dass sie tatsächlich immer noch ein Interesse haben, nach Deutschland zu kommen, obwohl wir sowas wie Trixi von Storch haben, denkst du dir, vielen, vielen lieben Dank, lieber Ausländer, dass du trotzdem zu uns gekommen bist und Interesse an der deutschen Staatsbürgerschaft hast. Kriegst du ja mal gesagt, dass du auswandern sollst, weil sowas will man in Deutschland ja nicht haben. Ich würde mir wünschen, dass die auch so ein bisschen aktiver wären und vielleicht die Zeitmaschine erfinden würden, damit ich das irgendwann auch mal zu denen sagen kann. Komm, wandert doch aus, zurück nach 1943. Stalingrad braucht euch. Ja, dieses Geh doch nach drüben gab's ja früher. Mhm. Man wünscht sich fast, dass es irgendwo so ein drüben gibt, also jetzt nicht da, wo ich bin, vor allem in dem Fall, aber irgendwo ein drüben gibt, keine Ahnung, Brandenburg, wo einfach nur die Faschisten regieren, oder Thüringen, einfach nur, keine Ahnung, Thüringen spaltet sich vom Rest von Deutschland ab. Und da ist dann so ein Sumpf von Vollidioten, und wenn irgendwer, keine Ahnung, am Stammtisch rumproletet, Ausländer, Spule, Frauen. Ja, wenn den Rest kann man sich ja dazwischen denken, muss man ja gar nicht. Ja. Wenn er das tut, dann könnte man dann quasi in Zukunft einfach sagen, geh doch nach Thüringen. Ja, also ich kann dein Ansehen ja durchaus verstehen. Aber? Naja, das Ding ist, dass Thüringen einigermaßen stabil ist. Ich habe aber letztens die aktuellen Wahlumfragen zu Sachsen gesehen. Ich fürchte, es ist ein geringerer logistischer Aufwand, das Ganze in Sachsen zu errichten. Ich meine, da übt ja, der Kretschmer übt ja schon. Ne? Der muss eigentlich nur noch das Parteibuch wechseln. Und dann, ja, aber dafür hast du den Bernd in Thüringen. Ja, aber der Bernd in Thüringen ist da halt in der Opposition. Und der bleibt da, glaube ich, auch. Weil naja, Bodo noch, und sein Dackel ja sind stabil. Und ja, bleiben das aber, auch. Ja, aber stimmrechtstechnisch könnte es dann doch irgendwann mal, sobald die CDU bereit ist, den Höckerich zum, keine Ahnung, Gauland zu machen. Zum Gauleiter? Gauleiter. Ja. Ja, aber nee, ich glaube, Bodo bleibt stabil. Also im Zweifelsfall bleibt er in der Staatskanzlei drin und spielt so lange Candy Crush, bis der Höcke draußen sich heiser geschrien hat und wieder nach Hause geht. Ich habe noch eine Frage. Ja? Gau. Ja. Ist eine Abkürzung. Ja. Größter anzunehmender Unfall. Ja. Ist dann also der GAU-Leiter eigentlich der Katastrophenmanager? Das kann jetzt natürlich jeder jeder Mensch, der einen Vorgesetzten hat, der Manager auf der Visitenkarte hat, kann das mal für sich selber beantworten. Gut, dann macht doch mal Folgendes, Leute. Seid mal nicht träge und denkfaul, sondern denkt mal nach, was ihr uns Gutes tun könnt. Und entweder ihr macht das auf patreon.com/dieelitepodcast oder falls ihr die Muse habt, geht doch mal ganz geschmeidig auf Spotify oder Apple Podcast und klickert euch da die 5 Sterne und schreibt eine nette Bewertung oder macht irgendwo einen Daumen hoch, wo es, glaube ich, geht bei Spotify. Ich weiß es bis heute nicht. Genau. Und also wir nehmen euch sogar die Formulierungsarbeit ab. Also vielleicht einfach sowas wie, keine Ahnung, pünktliche Lieferung, sauber verpackt, gerne wieder. Genau. Und ja, seid nicht träge und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn ihr das Zeilenende sagen hören wollt. Nö. Tschüss.